Die Armee und das Volk der TVJK beginnen den durchsamten Neujahrstag zu 106 2017 nach dem Mondkalender. Zum Neujahrstag besuchten die Massen den Platz des Sonnenpalastes Gumsusan, der heiligen Stätte des Suze, in der Kim Il-sung und Kim Jong-il im Antlitz zu ihren Lebzeiten aufgebahrt sind. Zu ihren Sonnenporträts aufblickend verneigten sich die Massen davor. Die Offiziere und Soldaten der koreanischen Volksarmee, Werktätigen verschiedener Kreise und Schichten, Jugendlichen, Studenten und Schüler suchten die Bronzestatuen und Sonnenporträts von Kim Il-sung und Kim Jong-il auf dem Hügel Mansude und an verschiedenen Orten auf und bezeigten dort Hochachtung. Im Großtheater Pyongyang gab es die Aufführung der Revolutionsoper Das Blumenmädchen und im Bezirk Nordfanghe die Vorführung des Schauspiels Die Blutader vom staatlichen Schauspielensemble. Durch die bunten künstlerischen Auftritte in Pyongyang und in den Provinzen herrschte eine festliche Stimmung. Auf dem Kim Il-sung-Platz und vor dem Schülerpalast Mangyongdae gab es einen Wettbewerb der Schulkinder aus der ganzen Republik in Drachen steigen lassen. Auch an verschiedenen Orten wie auf dem Platz Hamhung und auf dem Platz Gangge gab es Volksspiele. In den gastronomischen Dienstleistungseinrichtungen im ganzen Gebiet der TVJK kosteten die Gäste Nationalgerichte und verschiedene Speisen und verbrachten somit fröhliche Stunden.